Und es gibt kein Tier auf der Erde, ohne dass Allah seinen Unterhalt obläge. Und er kennt seinen Aufenthaltsort und seinen Aufbewahrungsort. Alles ist in einem deutlichen Buch verzeichnet.